1. Dies in die Spruch Salomos, des Sohns Davids und Königs von Israel. 2. Erzweck ist es, Weisheit und Disziplin zu verstehen soe Einsicht in Bedeutungsvollwert zu gewinnen. 3. Sie sollen dazu anleiten, ein kluger Disziplin anzunehmen, die zu Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit führt. 4. Dadurch sollen unerfahren Klugheit erlingen und jung Menschen wissen soe Besonnenheit entwickeln. 5. Ein weiser Word durch Zuhören sein Wissen erweitern und ein verstandiger Word den richtigen Weg finden. 6. Dies ermöglicht das Verständnis von Sprüchen und Gleichnissen, den Worten der Weisen und ihren tiefgründigen Rätseln. 7. Die Erfurcht vor dem Herrn bildet den Ursprung der Erkenntnis, jedoch verachten narren Weisheit und Disziplin. 8. Mein Sohn, gehorcht der Erziehung deines Vaters und lehn die Anweisungen deiner Mutter nicht ab. 9. Denn dies Lehren sind wie ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Wertvolkett für deinen Hals. 10. Mein Sohn, wenn dich Bosmenschen verführen wollen, dann folge ihnen nicht. 11. Wenn sie sagen, komm mit uns. Wir wollen auf Blatt lauen und unschuldigen one grund auflohn 12. Wir wollen sie lebendig verschlingen y das Totenreich und die Schuldlosen y Jean, die ins Grab hinabsteigen 13. Wir werden allerlei Kosper Gutter erbüten und Unseerhauser mit Rob Fullen 14. Du wirst den Gleichen Anteil y wir erhalten und wir all werden einen gemeinsamen Butel haben 15. Mein Sohn, dann gehör nicht mit ihnen auf diesem Weg und halte deinen Fass von ihrem Fad fern. 16. Den Eier Fass Island zum Bosen und Sin Schnell Dabi, Blatzu Vergießen. 17. Dennis ist Vergeblich, ein Netz vor den Organ der Vogel Orsuspannen, DASIE die Geffer erkennen. 18. Jean Abelauen auf Eigenes Blatt und Stellen ihrem eigenen Leben nach, one es zu bemerken. 19. So erget es allen, die nach ungerechtem Gewinstreben, Verlingen für letztlich zu ihrem eigenen Untergang. 20. Die Weisheit ruft laut auf den Strassen und last eier Stimme auf den öffentlichen Platzen erschallen. 21. Sie ruften den belebten Strassnecken und den Stadttoren und verkündet eier Botschaft überall in der Stadt. 22. Sie fragt, wie lange wollt einfaltigen ihr einfalt leiben und wie lange werden Spotter Freud am Spot haben, waren Toren die Erkenntnis hassen. 23. Kurt am und nehmt mein Zurecht Weisungen, dann wird ich uch meinen Geist offenbaren und uch mein Werk kunden. 24. Weil ich rief, uch aber weigertet, und ich mein Hand ausstreckte, doch niemand darauf aktiert. 25. Sundern all meinen Rat missaktet und mein Zurecht Weisung nicht befolgt hat. 26. Word auch ich über eur Unglück lachen in Spot 10, wenn der Schrecken über uch hereinbricht. 27. Wenn der Schrecken wie ein Unwetter über uch kommt und eur Unglück wie ein Sturmwind heranzieht, wenn not ein Bedrängnis uch überfallen. 28. Dann werden sie mich rufen, doch ich werde nicht antworten, sie werden mich suchen, aber nicht finden. 29. Dies geschieht, weil sie die Erkenntnis hasten und sich nicht für die Erfurcht vor dem Herrn entschieden haben. 30. Sie wollten meinen Rat nicht nehmen und haben all mein Zurecht Weisung verschmart. 31. Deshalb werden sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen und sich in den Folgen ihrer eigenen Entscheidungen sattigen müssen. 32. Denn ihre eigene Abneigung totet die Einfaltigen und ihre Sorglosigkeit zerstört die Toren. 33. Wer mir jedoch gehorcht, wird sicher leben und zufrieden sein, frei von jeglicher Furcht vor Unglück.